1 Live Infos. Mit Mathis Dierkes um 16 Uhr. Homosexuelle beantragen selten Geld. Hilfsorganisation Oxfam muss sparen. Und das Wetter ist heute Abend meistens grau. Wiedergutmachung. Wer als Schwuler früher ins Gefängnis gesteckt wurde, kann seit knapp einem Jahr eine Entschädigung beantragen. Das wird von den Betroffenen bisher aber offenbar kaum genutzt. Selina Bölle berichtet. Gerade mal knapp 100 Homosexuelle haben im letzten Jahr beantragt, dass sie für ihre Verurteilung entschädigt werden. Um das Geld zu kriegen, müssen sie eine Extrabescheinigung bei der Staatsanwaltschaft beantragen. Die zuständige Behörde glaubt, dass viele das nicht machen, weil sie nichts mehr mit der Staatsanwaltschaft zu tun haben wollen, die sie damals angeklagt hat. Sie sagt, dass viele traumatisiert sind und sich schämen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat gesagt, dass mindestens 50.000 Männer nach dem Zweiten Weltkrieg wegen ihrer Sexualität verurteilt wurden. Kunstfreiheit. Kollega und Farid Beng bekommen keine Strafe. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sagt, dass ihre Texte von der Kunstfreiheit gedeckt sind. Die beiden Rapper waren von mehreren Leuten angezeigt worden. Es ging um Texte wie »Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen«. Für die Staatsanwaltschaft wird damit aber nicht der Mord an Juden geleugnet oder verharmlost. Sexorgien. Die Hilfsorganisation Oxfam muss in Großbritannien Leute rauswerfen, weil sie nicht mehr genug Geld hat. Oxfam hatte zuletzt deutlich weniger Spenden bekommen, wegen eines Skandals um einige Mitarbeiter. Die hatten in Haiti und im Tschad Sexorgien mit Prostituierten veranstaltet und es gab auch Vergewaltigungsvorwürfe. Oxfam sagt, dass sie nach dem Skandal 18 Millionen Euro ansparen müssen. Fußball-WM. In Russland ist jetzt auch der amtierende Vize-Weltmeister ins Turnier gestartet. Argentinien spielt gerade gegen Island. Zur Halbzeit steht es 1:1. Island ist das erste Mal bei einer WM dabei und war bei der letzten EM überraschend ins Viertelfinale gekommen. Vorhin hat schon Frankreich Australien mit 2:1 besiegt. Und nachher spielt noch Peru gegen Dänemark und Kroatien gegen Nigeria. 1 Live. Sektorwetter. Heute Abend gibt es mehr Wolken als Sonne. Zum Teil kann auch mal ein Schauer dabei sein. Das Ganze noch bei 18 bis 23 Grad. Morgen hat es die Sonne dann auch nicht immer leicht. Es bleibt aber meistens trocken. In Langenfeld dann bis 18 Grad. In Witten und Willig bis 19. In Lippstadt bis 20 und in Löhne bis 21 Grad. Am Montag ändert sich wenig. Stauschau. Hier braucht ihr gerade am längsten. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd eine Dreiviertelstunde länger, 8 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreieckheumer etwa anderthalb Stunden länger, 10 Kilometer Stau. Da ist wegen Bauarbeiten immer noch nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Gerade 4 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau und etwa dreiviertel Stunde länger. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Heslar 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Wir reden ja heute über Beziehungspausen. Ob sowas geht oder totaler Quatsch ist. Und Anna sagt, ja, es funktioniert. Die hat eine WhatsApp geschrieben. Also mein Freund und ich hatten eine Beziehungspause, beziehungsweise eigentlich war komplett aus. Nach 3 Monaten sind wir uns wieder näher gekommen. Und jetzt ist es besser denn je. Sie weiß allerdings nicht, ob es als Beziehungspause gilt. Weiß jetzt eigentlich auch nicht, ob man die Beziehungspause quasi vorher ankündigen muss, damit man sie hinterher Beziehungspause nennen kann. Aber was soll es sonst sein, oder? Übrigens, könnt ihr euch auch mal unsere WhatsApp-Nummer einspeichern und dann immer mal schreiben, wenn ihr Lust habt, hier euch zu beteiligen, so wie im Unterricht, wenn ihr gut sein wollt. 0228 56789 111, das ist unsere WhatsApp-Nummer und da könnt ihr jederzeit hier direkt im Studio landen. Everyone knows all about my direction, and in my heart somewhere I wanna go there, still I don't go there. Everybody says I can't help myself.

Gestern Abend ist ja das neue Rolling Stone Magazin rausgekommen und auf dem Cover ist Cardi B mit ihrem Verlobten und dem nackten, tätowierten Babybauch. Und ich muss sagen, ein bisschen geilen Humor hat sie ja schon. Sie hat es bei Instagram gepostet und geschrieben, ja, das Cover bedeutet mir mega viel. Meine Tochter hat es nämlich aufs Rolling Stone Cover geschafft. Neu für den Sektor. Cardi B featuring Bad Bunny und J Balvin. Now I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. What's his name? Yeah. I need the dollars to just beat it up like pinata. Turn the job, close the curtains. That bitch make you nervous. Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Yeah. Está toda servieta, yeah. Pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo, Bobby Valentín, yeah. Aquí prohibido amar, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Celia Cruz, tengo el azúcar. Azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Jimmy Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi Tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajes, escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza. I said I like it like that. I said I like it like that. Life. Eins Live. I remember the moment I tried to forget. I lost myself, it's better not said. Now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,002. Time to go down in flames and I'm taking you closer. Yeah. Seconds to Mars in 1's Life. Also es ist ja, also man kommt ja wirklich überhaupt gar nicht drum herum, jetzt irgendwie sich mit Fußball zu beschäftigen. Es läuft wirklich überall, in jeder ollen Kneipe, an jeder Ecke sieht man eine Glotze. Ist auch mir gestern aufgefallen, bei mir gibt es so eine umtriebige Shisha-Bar direkt auf der Ecke. Selbst da lief WM. Ich glaube, es läuft auch wirklich auf jeder Baustelle. 1 Live, die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Herzlich willkommen zum WM-Special Deutschland gegen Mexiko. Ja, so wird's laufen. Aufstellung zur Hymne. Die Mexikaner überraschen mit ihrer neuen Nationalhymne. Fiesta, Fiesta Mexicana. Jogi Löw klatscht begeistert mit und sagt, ja, das waren noch Lieder. Also die vom Rex Gildo. Die Deutschen kommen nicht dazu, ihre Nationalhymne zu singen, weil die Mexikaner eine 20-minütige Zugabe geben müssen. Robbie Williams kommt auch noch dazu und hält seinen Mittelfinger in die Kamera. Und alle sagen, boah, ist der alt geworden. Nach 15 Minuten unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, um Manuel Neuer zu erklären, dass er sich vor das Tor stellen soll und nicht auf der Latte sitzen soll. 39. Minute, eieiei, Freistoß für Mexiko. Die Deutschen sollen eine Mauer bilden, da wechselt Jogi Löw seine Geheimwaffe ein. Das ist Donald Trump, der rumschreit. Hey Mann, fuck you, wenn einer eine Mauer gegen Mexiko baut, dann bin ich das. Pussy Melanie. Alle sind peinlich berührt und können ihn nicht leiden und machen deswegen früher Halbzeitpause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kommt mit einem Mal ein DHL-Wagen aufs Spielfeld gefahren und fährt zum mexikanischen Torwart und fragt ihn, ob er ein Paket für die Nachbarn annehmen kann. Der mexikanische Torwart stellt das Paket in das Tor. Doch mit einem Mal stellt sich heraus, dass das nur ein Trick der Deutschen war. Denn der DHL-Mann war der verkleidete Thomas Müller. In dem Paket ist der Ball. Somit hinter der Linie Tor. 1-0 für Deutschland. Genialer Trick. In der 86. Spielminute stirbt mit einem Mal Sandro Wagner den Platz und schießt den Ball weg. Nicht nur den, sondern alle Bälle, die er findet. Auch von den kleinen Kindern, die sich einen Ball am Kiosk gekauft haben. Er haut einfach alles weg, alles was rund ist. Auch die Autoreifen von den Autos. Im Rausgehen gibt der Jogi Löw noch eine Kopfnuss und sagt zu dem, ja, hätte mich besser mitspielen lassen, du Otto. Ja, 86. Spielminute ist das Spiel vorbei, weil wir können nicht weiterspielen. Deutschland gewinnt 1-0, ole ole. Dennis, jetzt auf Tour im Sektor. Alle Infos auf 1live.de. Hear the whispers about me hurt. It hurts if I let all the poison in, if I let them when your mouth make it rain, you're trying to put my fire out. You feel better now, yeah. Spill your hate, bring your wisdom, throw it right into my flames. But what you close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. The bitches lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Live. Mit Lisa Kestel. Mit Lisa Kestel. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happy. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier. If he breaks your heart like love is due, Just know that I'll be waiting here for you. Eins live. Festival Bielefeld mit Crow, das Lumpenpack von Wiegen Wiesbeth, Moon Boutica und vielen mehr. Donnerstag, 21. Juni ab 15 Uhr. Alle Infos auf 1live.de. 1live. Stauschau. Halb fünf und es geht los mit der A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngse und Dienstlaken Süd mehr als eine halbe Stunde plus 6 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreikolmar etwa anderthalb, nein sogar mehrere Stunden länger, 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da nur eine Spur frei und am besten weicht ihr schon ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59 aus. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Gerade 4 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau und es dauert 3/4 Stunde länger. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim und Kreuz Duisburg 2 Kilometer Stau. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Barmen und Oberbarmen 10 Minuten plus 3 Kilometer Stau. Dann die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Duisburg-Düssern und Kreuz Duisburg 1 Kilometer Stau. Und zum Schluss nochmal die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 live. Mit Lisa Kestel. Boah, also ich muss mir unbedingt noch Glotzpartner kaufen fürs Suchen. Ich wollte mir noch Partner suchen zum Fußball gucken morgen. Deutschland gegen Mexiko. So, entweder kauft ihr euch dann ganz viel Merch, wenn ihr so richtig cool sein wollt, Trikots, Haare und so weiter, oder ihr macht es einfach alles selbst, ins Live mit Fabian Schmitz. Hast du dir schon Leute gekauft, mit denen du gucken willst? Nee, noch nicht, aber ich biete gerade bei eBay auf Fußballfans. Und du bist vor allem richtig geil im selber basteln von diesen Sachen? Also, was, wie machen wir das? Also, als erstes musst du morgen natürlich mal Flagge zeigen, damit dich auch jeder sofort als Deutschland-Fan erkennt. Und dafür brauchst du irgendwas Schwarz-Rot-Goldenes. Und deswegen präsentiere ich voller Stolz die Fan-Dosenkette. Okay, ich erkläre euch kurz, was er damit meint. Es sind einfach nur drei Dosen an einer Schnur. Nee, also es sind nicht nur drei Dosen, es sind drei schwarz-rot-goldene Dosen an der Schnur. Ist das einzig schwarz-rot-goldene, das ich zu Hause gefunden habe. Geht übrigens auch mit Wäscheklammern. Und wir sorgen natürlich dafür, dass spätestens zur Halbzeit deiner gekauften Freunde nicht mehr wissen, dass du da nur Müll um den Hals trägst. Wie machen wir das? Mit Alkohol natürlich. Deutschlandfarbener Alkohol. Oh Gott, ich freue mich wirklich nicht drauf, weil der steht hier schon seit einer Stunde neben mir, dieser schwarz-rot-goldene Schnaps von dir. Wie er schmeckt, hören wir gleich. I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is. And don't believe the narcissism, when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, we desensitized by hysteria. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. Projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. Feed yourself with my life's worth, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's worth, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's worth, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's worth, how many likes is my life worth? Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Ah, morgen ist das erste Spiel für Deutschland gegen Mexiko und wir bereiten uns jetzt mit selbstgebastelten Merchandise vor. 1Live-Nerd Fabian Schmitz findet nämlich, ihr könnt die perfekte WM-Vorbereitung selber basteln mit Sachen, die ihr sowieso schon zu Hause habt. So, eben haben wir schon eine Kette aus schwarz-rot-goldenen Getränkedosen gebastelt. War okay, jetzt kommen die besseren Sachen, ne? Jo, das passende Getränk zum Rudel gucken. Hast du so ein Regal zu Hause, wo die Schnaps- und Sirupreste der letzten Jahre drin sind, die aber niemand trinken will? Ja, klar. Ich habe ganz viele Reste zu Hause. Also in meiner WG hat man ganz viele Reste zu Hause und die müssen wir plündern, denn daraus machen wir das Getränk zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Okay, ja, erklär ihn mal. Ein schwarz-rot-goldener Shot, alle Flüssigkeiten voneinander getrennt, sodass im Glas eine Fahne entsteht. Dafür nehmen wir unsere Alkreste, irgendeinen hellen Sirup, ich hatte noch Limettensirup, irgendeinen dunklen Schnaps, da hatte ich noch Jägermeister. Lecker. Und einen roten Saft, ich hatte noch Cranberry-Saft. Okay, und wie kriegt man den dann wirklich so ins Glas, dass das hält? Also als erstes füllen wir hier den Sirup rein. So, dann ein bisschen mit dem O-Saft vermischen, damit es goldene Farbe halt hat. Dann hältst du einen Löffel in das Schottglas und füllst über den Löffel vorsichtig den roten Saft dazu. Dann haben wir Rot-Gold im Glas. Und als letztes wieder mit dem Löffel ganz vorsichtig den schwarzen Schnaps. Und schon haben wir Schwarz-Rot-Gold. Die Flüssigkeiten, die vermischen sich nur, wenn du rührst, sonst bleiben die getrennt und du hast eine Fahne im Glas. So hier, der ist fertig. Danke. Aus Recherchezwecken muss ich hier halt leider ab und zu Schnaps trinken mitten in der Sendung. Aber ich muss sagen, er schmeckt auch ziemlich scheiße. Echt? Ja. Okay, ich habe ihn selber noch nicht probiert, aber er sah geil aus. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch jetzt nur das oberste abgetrunken. Das ist der Jägermeister, Lisa. Echt? Aber der war süßer als Jägermeister. Wahrscheinlich ist da so ein bisschen was von dem Sirup raus, ne? Ja, das könnte sein. Jetzt haben wir also diesen Deutschland-Schnaps-Schuss-Dosenkette. Was brauchen wir noch? Guck, ich werde schon lustig von einem Schluck. Gerade wenn du den ein oder anderen Deutschland-Schnaps-Shot drin hast, wird er reden anstrengend. Deshalb bauen wir uns eine Vuvuzela. Okay, das sind diese scheißnervigen Tröten von der WM 2010. Absolut richtig. Dafür brauchen wir einen Strohhalm, einen Pappbecher und ein Kondom. Als erstes machen wir unten am Boden und an der Seite in den Kaffee-Pappbecher ein kleines Loch rein. Dann spannen wir das Kondom über die Becheröffnung und stecken den Strohhalm durch das Loch im Boden, so dass es dann das gespannte Kondom oben von innen berührt, der Strohhalm. So sieht das Ganze aus, wenn es dann fertig ist. Ja, ein paar Becher mit dem Kondom drüber, Strohhalm am Boden. Wie trötet man damit? Durch das Loch an der Seite, da pustest du rein, das Kondom fängt an zu vibrieren und es trötet. Warte, ich versuch mal. Ja, es ging mal besser. Ja, damit kannst du richtig doll anfeuern. Es hat eben funktioniert, ich schwöre es. Ich versuche noch ein bisschen. Das ist passiert öfter. In Deutschland! Ah, Fabian Schmitz, der hat erzählt, wie man richtig erfolgreich Sachen bastelt für die WM. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Eins Live mit Lisa Kestel. Letzte Nacht war lit, baby, baby. Was war das für ein Trip, baby, baby? Ich sag, wie's ist, baby, baby. Du bist verrückt, baby, baby. Woof. Das Auto geknackt, die Fahrt über Nacht, alles gemacht. Letzte Nacht war dope, wir haben so viel gelacht. Weißt du noch, wie es war, baby, baby? Los, mach's nochmal, baby, baby. Woof. Ey, nimm mich mit, ganz genau so wie letzte Nacht. Ey, so eine Scheiße haben wir lang nicht mehr gemacht. Mach es doch mal. Letzte Nacht war sick, baby, baby. Mehr als ein baby, baby. Ich sag, wie's ist, baby, baby. Du hast einen Tick, baby, baby. Woof. Die Dame zieht an, den Job überfallen, die Cops sind egal. Die Nacht hatten wir das, was sonst keiner macht. Weißt du noch, wie es war, baby, baby? Los, mach's nochmal, baby, baby. Woof. Ey, nimm mich mit, ganz genau so wie letzte Nacht. Ey, so eine Scheiße haben wir lang nicht mehr gemacht. Mach es doch mal, letzte Nacht war lit, baby, baby. Ich bin mehr als nur ne Bitch, baby, baby. Du fragst, kommst du mit mir mit, baby, baby. Gibbet brennt, nimm noch ein Hit, baby, baby. Baby, fährt dein Coupe, wir machen Drive-By. Egal wie viele Narben, ja, du bleibst heiß. 420 ist der Lifestyle. Und wenn wir kommen, kommen wir zeitgleich. Hey, nimm mich mit, ganz genau so wie letzte Nacht. Ist so ne Scheiße, haben wir lang nicht mehr gemacht. Mach es nochmal, denn es tut so gut. Sing es, baby, sing es, baby. Ich nehm dich mit, ganz genau so wie Freitagnacht. Ey, so ne Scheiße haben wir lang nicht mehr gemacht. Mach es doch mal, hast du Samstag was zu tun? Hey, hey, woo. Ich nehm dich mit, ganz genau so wie letzte Nacht. Ey, so ne Scheiße haben wir lang nicht mehr gemacht. Mach es doch mal, denn es tut so gut. Noah und Sam mit Baby Baby nennt's live. Beziehungspausen. Wir reden heute darüber in Eins Live, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Viele sehen das ja so nochmal als letzte Chance, bevor man sich ganz trennt, dann das doch nochmal irgendwie so zu probieren. Andere sehen das eher so als Schluss machen auf Raten. Und unser Psychologe Leon Winscheid hat vorhin gesagt, naja, Beziehungspausen können funktionieren, wenn man sich gemeinsam an gewisse Regeln hält, die man natürlich vorher abmachen muss. Aber was sind diese Regeln? Also Nicola hat da ziemlich klare Vorstellungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man vereinbart, wann man nochmal miteinander spricht und worüber man sich in der Zeit Gedanken machen möchte, dass keiner von beiden so im Dunkeln steht darüber, was jetzt eigentlich los ist. Ich frage mich ja mal, ob ihr so Erfahrungen damit gemacht habt. Hier kamen bis jetzt nur gute Erfahrungen per WhatsApp über die 0221 5678 9111. Aber es ist bestimmt schon bei einigen von euch schiefgelaufen. Also Beziehungspausen. Kann das funktionieren oder nicht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schickt auch gerne sonst eine Mail über live.de oder speichert euch jetzt endlich mal die WhatsApp-Nummer. 0221 5678 9111. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said Papa's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Once a time, I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her outside. We were as we are, I think of her now and then. I still hear the song. Bending into a bar. Oh, yeah. David Guetta in 1 Live. Könnt ihr euch vorstellen, Urlaub in Tschernobyl zu machen? Wenn ich mich verstrahlen lassen will, kann ich auch nach Fukushima. Was man halt so da gehört hat mit dem Unfall, was da mal passiert ist, das ist halt schon ein bisschen riskant. Ich fahre ja auch im Urlaub, um Spaß zu haben und was Schönes zu sehen. Also ich glaube, einen Tag würde ich mal machen. Ich würde das gerne mal sehen, wie verlassen das da aussieht und so weiter. Man kann sich ja auch was Entsprechendes anziehen, das die Strahlen abhält. Dann geht das vielleicht schon. Naja, also ist schon riskant. Und Ralf aus Etgenhorst, der hat's gemacht. Der war in Tschernobyl als Touri quasi unterwegs in der geführten Gruppe. Wie das für ihn war, das erzählt er euch gleich hier in 1 Live. Reklame. Hallo, hier ist Jürgen Klopp. Man denkt ja immer, die verrücktesten Angebote kommen aus Madrid, Barcelona oder Manchester. Aber das Verrückteste derzeit, das kommt aus Rüsselsheim. Die Opel-Ratenoffensive mit 0% Finanzierung für viele Opel-Modelle. Zum Beispiel der Opel Astra für nur 149 Euro im Monat ohne Zinsen. Jetzt Angebot sichern bei teilnehmenden Opel-Partnern. Menschen schützen und Konflikte lösen. Genau mein Fall. Ja zu Herzrasen. Ja zur FIFA-Fußball-WM. Ja zu was wir lieben. Ja zum Deutschland-Burger mit doppelt saftigem Rindfleisch und köstlicher Kräuterbutter-Style-Soße. Oder den 2x11er Chicken McNuggets für nur 4,99. McDonald's, ich liebe es. Jetzt im Gutscheinheft oder in der App. In allen teilnehmenden Restaurants. Teamarbeit. Sich auf den anderen verlassen können. Genau mein Fall. Ich bin's, dein Auto. Dieser große Van, der immer zu dir gehalten hat, als die Kinder noch im Haus waren. Glaubst du, ich merke nicht, wie du jüngeren Autos hinterherguckst? Was läuft denn da? Du willst doch nicht etwa schnell dein Auto verkaufen. Heute kostenlos bewerten lassen und morgen an geprüfte Händler verkaufen. Jetzt auf mobile.de Motorverkauf. Jeder Einsatz eine neue Herausforderung. Genau mein Fall. Duales Studium bei der Polizei NRW. Jetzt informieren und bewerben unter genaumeinfall.de. Was macht Krombacher Radler zu Deutschlands beliebtestem Radler? Seine Frische, seine Spritzigkeit und natürlich sein Geschmack. Krombacher Radler mit Original Krombacher Pilz und spritziger Zitronenlimonade. Auch als Krombacher Radler alkoholfrei. Genießen Sie es. 1 Live. Wir sind bei euch, wenn ihr glücklich seid. Wenn ihr lacht. Ich habe noch nie so lange am Stück gelacht. Mir tun wirklich die Lachmuskeln weh. Wenn ihr gefrustet seid. Die Architekten kommen auf die Baustelle und sagen, nee, das muss woanders sein, da kann ich platzen. Wenn ihr feiert. Das Wetter stimmt, die Leute stimmen, die Musik stimmt. Und wenn ihr traurig seid. Ich finde es total schade, dass ihr euch getrennt habt. Warum habt ihr das gemacht? 1 Live. 1 Live ist ja schon überall dabei. Ich finde, das macht dann auch aus, dass man eben sieht, die sind da. Es ist halt nicht nur Radio. Das fängt morgens beim Aufstehen an und endet dann abends, wenn ich ins Bett gehe. Wir sind immer bei euch. Auch das ist ein Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir sind deins. ARD. 1 Live. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love like a jacket, so do yours.